I am jamming at the river while the sun is sliding down. People gather all around me. I'm like a king without a crown. Cause when I start ripping my shit and I play some of the hits, they all know from the past. Then they come over and sit right down in front of me. Cause all they wanna hear is some good old guitar jamming that goes right into your ear. So we jam all night long, ripping song after song, making the people sing along when I hit the spot right. Inspiration runs fast and it's filling up our hearts, making friends with my guitar when the vibe is right. Please don't let the music die before me. Please don't let the magic fade. All these years that affected me, all these awesome songs we played. Der Tag geht langsam zur Neige, die Leute werden leise. Ich durchbrech die Stille und beginn was aufzuschreiben. Die Leute wirken interessiert, doch was sie wirklich fasziniert, ist das dicke Repertoire, welches man ihnen präsentiert. Ich höre auf zu spielen, was mein Herz mir sagt. Ich fange an zu spielen, wonach man mich fragt. Eigeninitiative ist jetzt nicht mehr gefragt. Ich singe laut heraus, wonach man sich bei mir beklagt. Pero las alternativas son ignoradas. Y de lo que te piden no conoces nada. Y cuando te sabes una canción, ni siquiera te prestan atención. ¿En serio? Si es una lata, no importa que así la gente siempre te trata como si fueras el anfitrión. Y cuando se aburren se van, y ni siquiera las gracias te dan. Just enjoy the feeling, enjoy the time. A place for dreaming, a place to feel alive. Please don't let the music die before me. Please don't let the magic fade. All these gems that lie behind me, all these awesome times we had.